dieser Zeit. Klang dieser Zeit, verworren und weit, so klug und so dumm, so gerade und krumm. Poesie und Befreiung, kehllaute Gier, Hass und Verzeihung. Sie laufen vor dir. Du musst dich entscheiden. Nur eines von beiden öffnet die Tür. Ich weiß, dass du's weißt. Ist ja nicht schwer. Denken nur Denkkraft und Stille zerreißt. Doch Handeln ist mehr. Handeln ist mehr. Der Klang dieser Zeit.